1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So, liebe Leute. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben heute wieder eine freie Themennacht. Also ihr könnt euch bei uns melden zu jedem Thema, über das ihr gerne mit mir sprechen wollt. 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. So, der erste Anruf heute Nacht heißt Paul. Und Paul ist 42. Guten Morgen. Guten Morgen. Hallo Paul. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's darum, dass meine Frau nach 21 Jahren Beziehung alles aufs Spiel setzt, weil sie verliebt ist. In ihren Chef. In ihren Chef auch noch? 21 Jahre Beziehung? Ja, also dafür 19 Jahre Ehe. 19 Jahre Ehe, wie viele Kinder? Oder Kinder? Keins. Keine Kinder. Wir können keine Kinder kriegen. Ah ja. In diesen 21 Jahren seid ihr euch treu gewesen? Also du sagst es hundertprozentig von dir aus und soweit du weißt von deiner Frau aus auch. Also wenn ich eins an meiner Frau schätze, ist es die Ehrlichkeit. Ja. So, jetzt erzähl mal, was ist da los mit dem Chef? Ja, also ich weiß nicht, vor 14 Tagen oder so, nee, vor 3 Wochen haben sie kamen sie spät von der Arbeit zurück. Mhm. Und ich hatte halt gefragt, wo sie gewesen wäre. Und dann meinte sie, sie ist bei der Bank und Donnerstag haben die halt lange Arbeit. Mhm. Und dann sagte sie mir, sie hätte noch mit ihm gesprochen oder Tagesgeschäft, wie auch immer. Mhm. Und konnte ich nicht so richtig glauben. Mhm. Und dann hat sie mir trotzdem ihre Liebe gestanden. Wir bauen derzeit ein Haus. Ja, wie trotzdem? Also sie hat gesagt, ich habe mit dem noch ein bisschen was geredet. Mhm. Und sie hat ja trotzdem die Liebe gestanden, verstehe ich nicht. War ja, das denn schon eine Vermutung weil, in der Luft? Ja, gehabt? Weil ich hatte schon gesagt, also irgendwie glaube ich das nicht. Weil das ungewöhnlich ist, dass sie so lange wegblieb. Eben, und dass sie als Sekretärin so lange mit ihrem Chef sprechen muss und nachbearbeitet gibt es im Prinzip nicht. Und da hast du gleich so eine Vermutung geäußert, dass da irgendwas im Busch ist? Ja, genau. Aha. Und also ich glaube mal, wenn ich eins habe, dann ist das Menschenkenntnis. Und ich kann Leute einschätzen und das kam mir nicht so ganz koscher vor. Okay, und dann hat sie gesagt? Ja, und dann sagte sie mir, dass mich nie belügen oder betrügen würde und zusammenbleiben bis zum Lebensende und bla bla bla. Mhm. Ja, und wie gesagt, jetzt kam dann der Dienstag, ja, vor 14 Tagen. Da rief sie mich dann an und sagte, sie möchte gerne ihrem Freund, gibt es diese neue Mode, cashen. Ich habe mich verstanden. Dieses cashen. Irgendwas im Wald suchen nach Koordinaten. Hä? Kennst du nicht? Nee, ich verstehe immer nur Bahnhof. Sie hat wem was gesagt? Sie hat mich angerufen und hat gesagt, sie möchte gerne mal mit dem Bernd, ja, cashen gehen. Ach so, mit dem Bernd cashen gehen. Ja. Bernd ist der Chef. Ja, genau. Und das ist so ein Suchspiel irgendwo draußen in der Natur. Ja, richtig. Irgendjemand versteckt da was, gibt die Koordinaten im Internet auf. Und, ja, ja, genau. Ne? Mhm. Und eigentlich sind wir, oder wir haben es damals wohl lustig gemacht, weil Freunde von uns das auch machen als Hobby. Ja. Und auf einmal will sie dann mit eben dann dieses Ding da durchziehen. Okay. Habe ich gesagt, okay. Hat sie gemacht? So, was ist jetzt hier? Erstmal bitte bei die Fische. Ist nun klar, dass die beiden was miteinander haben? Ja, sie haben sich an diesem Donnerstag, an diesem Besagten, haben sie sich ihre Gefühle zugestanden, dass sie beide was für sich empfinden. Ja, das hat sie dir dann auch so gestanden, recht schnell danach. Nachdem ich dann an diesem besagten Dienstag, wo sie mich angerufen hat, abends gefordert habe, hör mal, was ist hier los? Das stimmt halt nicht. Ja, so. Ja, und dann sagte sie mir, dass sie sich verliebt haben miteinander. Ja. Gefühle füreinander empfinden. Wie? Gefühle füreinander empfinden. Gefühle füreinander empfinden. Okay. Und, das war jetzt vor ein paar Wochen. Was ist heute? Ja, heute hatten wir nochmal ein Gespräch, weil sie hat eine Auszeit gefordert. Von euch beiden? Mhm. Wir haben auch seit 2 Wochen eine Auszeit. Du wohnst bei Freunden. Achso, du wohnst nicht zu Hause? Nee, ich bin ausgezogen am Freitag. Ja. Oder am letzten Tag, vor anderthalb Wochen, Samstag bin ich ausgezogen. Ja. Weil ich auch die Nähe oder die Entfernung nutzen wollte, damit sie auch zu mir zurückfindet. Also, sie sagt, ich will eine Auszeit haben. Das heißt, ich will eine Weile getrennt von dir sein. Genau. Sie sagt, dass sie Gefühle für ihren Chef hat und der Chef Gefühle für sie. Mhm. Ist denn da schon was gelaufen zwischen den beiden? Nein, noch nicht. Soweit du weißt. Soweit ich weiß. Und ich sag mal, ich glaube das auch. Ja. Was heißt denn, was heißt jetzt Auszeit? Was hat sie denn gesagt über ihre Gefühle zu dir? Zu mir wird sie jetzt nur zurückkommen wegen der Verantwortung zum Haus. Das hat sie so gesagt? Ich komme nur zu dir zurück? Wegen, wenn, überhaupt dann nur wegen der Verantwortung bezüglich des Hauses? Genau, die finanzielle Verantwortung, ja. Und aber sie fühlt sich körperlich zu ihm hingezogen. Und nicht mehr zu dir? Genau. Hat sie das so gesagt? Hat sie so gesagt, ja. Und somit habe ich dann heute, ich meine, als Reifen, ich quäle mich hier weit. Somit, ja. Übrigens, Paul, somit hat sie gesagt, ich liebe dich, Paul, meinen Mann, nicht mehr. Ne? Also das hat sie gesagt. 21 Jahre, die wir wo durch dick und dünn gegangen sind. Ja, das sind immer so Sachen, was man dann so sagt, wenn man verlassen will. Ich kann es nicht verstehen, nach dem, was wir alles miteinander gemacht haben. Aber ja, das ist jetzt Vergangenheit. Die wollen halt die Auszeit haben. Ja, ich muss mal sagen, wenn man viel miteinander durchgemacht hat, ist das noch kein Garant dafür, dass man dann auf Lebenszeit auch glücklich miteinander leben kann. Weiß Gott. Das habe ich auch gemerkt, ja. Ja, aber, in diesem Fall klingt mir Auszeit fast so ein bisschen wie eine Ausrede, um nicht gleich zu sagen, ich will Schluss machen. Ja, wobei er sich ja auch noch nicht entschieden hat. Ne? Also er ist auch zu Hause ausgezogen, hat Frau und Kind. Ja, weißt du, wobei ich das gar nicht so wichtig finde, was der jetzt empfindet, sondern ich nehme jetzt ernst, was deine Frau zu dir gesagt hat. Eigentlich egal, ob da nun ein neuer Typ ist oder kein neuer Typ, offensichtlich ist eure Ehe ausgebrannt. Anscheinend, ja. Wenn sie das so klar gesagt hat, ist sie ausgebrannt. Ja, obwohl, wie gesagt, sie hatte die Auszeit, um halt rauszufinden, ob sie zu ihm mehr aufbauen kann oder nicht, was ich ja überhaupt nicht verstehe, weil man kann ja in einer Beziehung keine Beziehung testen. Ja. Und deshalb habe ich halt heute gesagt, wir nennen das Kind mal um und wir nennen das Trennung. Nochmal den letzten Satz. Wir nennen das Kind um, keine Auszeit mehr, sondern ab heute trennen wir uns. Ja. Und was hat sie da gemacht? Sie fing halt an zu weinen, ne? Ja, gut. Dann ist ihr das vielleicht nochmal klar geworden, was das bedeutet. So, sie hat angefangen zu weinen und hat sie noch was gesagt, außer zu weinen? Ja, sie hat halt Angst, dass wenn sie, nächste Woche feststellt, ach nee, war halt doch Blödsinn, ich will zurück in mein altes Leben und da fühle ich mich wohl und so ein, weil sie sagt ihm ja auch zu mir heute, so ein Mann wie dich kriege ich nie mehr wieder. Ja, super. Weißt du, was die will? Die will auf Probe fremdgehen. Eben. Und nach dem Motto, wenn es klappt, wunderbar, habe ich ein neues Leben. Wenn es nicht klappt, gehe ich zu meiner alten Beziehung zurück und der Depp nimmt mich wieder. Ja, eben. Das heißt das. Ja, und eben, deswegen habe ich gesagt, halt, wir machen Schlussstrich. Ja, finde ich konsequent. Und dann muss er halt auch die Konsequenzen tragen. Ja, also, finde ich konsequent. Okay. Finde ich absolut richtig. Wenn sie sich so klar geäußert hat und du bestätigst das ja, dann finde ich deine Haltung ist richtig, Paul. Ja. Und jetzt muss man abwarten, wie sich die ganze Sache weiterentwickelt. Was ja, ich hab ja auch gesagt heute, also wie gesagt, mein Herz steht ja immer noch offen, aber mit der Entscheidung, dass wir uns getrennt haben, steht dir wahrscheinlich der Schritt auch etwas einfacher, in die Richtung von ihm zu gehen und in die Richtung zurückzukommen zu mir. Vielleicht war das auch nur der erste Schock und vielleicht hast du ihr diese endgültige Entscheidung auch abgenommen, dass sie das vielleicht letztendlich auch schon lange wollte. Hast du sie mal gefragt, wie lange sie schon nicht mehr so für dich empfindet? Ich sag mal, in diesem Jahr waren da halt einige Probleme. Ich sag mal, wenn so ein Schritt gemacht wird, gehören immer zwei dazu. Und in diesem Jahr, klar, ich hab ein Hobby im Motorradfahren, ja. Hab ich halt auch wahrgenommen. Ja. Sie hat ein Hobby Katzen, ein Forum hat sie wahrgenommen. Hm. Also von daher ist man schon auseinandergegangen und die letzten 6 Wochen bin ich halt nur auf dem Bau. Ja gut, das sind alles keine Gründe. Machen sie Haus fertig, ne? Ja, klar. Aber ich bin Katzen und Motorradfahren, das muss ich nicht widersprechen. Da ist innerlich schon eine ganze Menge wahrscheinlich über Jahre allmählich abgeflaut und euch ist das dieses Jahr vielleicht erst richtig klar geworden oder ihr ist das klar geworden und sie hat eine andere Sehnsucht entwickelt. Also, ich finde es richtig, was du gesagt hast und kann dich da nur bestätigen und da musst du es natürlich jetzt auch durchziehen. Ja, ja, klar. Und all die ganzen Unannehmlichkeiten, finanzielles, Bau, das ist natürlich grauselig, musst du jetzt sehen, wie du das organisierst. Ja, klar, ich meine, momentan mache ich den Bau alleine. Ne? Ja, ja, ja. Also mit meinen Freunden zusammen, klar. Also, ich kann nichts weiter sagen, als dass du es richtig machst, Paul. Alles Gute wünsche ich. Danke dir. Tschüss. Ciao. Der aufmerksame Zuschauer wird heute gemerkt haben, dass neben unserem Schneemann hier etwas Weißes ist. Und dieses Weiße ist nämlich ein kleines Licht, das habe ich gestern vergessen. Denn diese Tradition haben wir ja voriges Jahr eingeführt, dass hier neben dem kleinen Weihnachtsmann auch noch ein Licht brennt. Das machen wir doch auch noch dieses Jahr wieder. Ich darf das nur nicht so nah hier an mich rannehmen, sonst fange ich noch hier an zu brennen. Naja, aber so geht das ja gut. So, wir machen weiter mit Lisa. Lisa ist 18. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Lisa, um was geht's bei dir? Und zwar habe ich vor 2 Wochen habe ich eine Englischklausur zurückbekommen. Mhm. Mit der Note 6, 0 Punkte. Oh. Bist du schlecht in Englisch? Ja, sehr schlecht. Immer schon? Ja, immer schon. Meine Halbjahresnote war zwar eine 4, aber in letzter Zeit klappt gar nichts mehr. Und weshalb ich eigentlich anrufe, nicht weil ich schlechte Noten habe, sondern weil mein Lehrer auf mich zugekommen ist und hat mich um ein Gespräch gebeten, dass meine Noten so schlecht sind. Ja. Auf das Gespräch habe ich mich auch eingelassen und wir sind in das Klassenzimmer gelaufen. Also er hat mich darum gebeten, nach der Schulzeit, dass ich nochmal zu ihm komme, dass wir das nochmal auswerten. Mhm. Und ich bin dann später auch zu ihm. Und nach Hause oder in... Nein, ins Klassenzimmer. Ins Klassenzimmer, ja. Mhm. Genau. Ja. Und er hat mir angeboten, dass er nicht glaubt, dass ich meine Englischkenntnisse so verbessern kann mit Nachhilfe und dass er einfach in mir nicht das Potenzial sieht, dass ich gut bin oder dass ich mich noch verbessern kann, weil ich einfach nicht die Disziplin habe, meine schulischen Leistungen zu ändern und dass die Sprachen auch nicht so sind, dass man mit logischen Schlussfolgerungen damit irgendwie besser wird. Und dann hat er gesagt, dass er mir anbietet, wenn ich mit ihm schlafe, dass er mir gute Noten beschafft. Wie bitte? Ja. Das hat dein Lehrer dir gesagt? Ja, genau. Der Lehrer hat zu dir gesagt, wenn du mit mir schläfst, kriegst du bessere Noten in Englisch? Genau. Also Englisch ist doch das einzige Fach, wo es bei mir so hapert, dass ich wahrscheinlich nicht zu der Prüfung zugelassen werde. Das ist ja krass, sage ich dir. Das ist ja mega krass. Ja. Wie hast du darauf geantwortet? Also ich habe gar nicht, also ich war halt mit im Klassenzimmer und ich konnte einfach nichts sagen. Ich habe nicht Ja gesagt, ich habe nicht Nein gesagt. Ich muss jetzt gehen, habe ich gesagt. Mhm. Und er hat gesagt, überleg es dir. Komm noch mal zu mir und sag mir, wie du dich entschieden hast. Das ist ja unfassbar. Ja. Der Typ riskiert Kopf und Kragen. Kopf und Kragen. Wenn das rauskommt und das nachweisbar rauskommt, fliegt der raus und kann seinen ganzen Beruf an den Nagel hängen und hat noch ein Verfahren im Hals. Ich werde es auch nicht verraten oder ihn auch nicht verraten, weil ich einfach selbst die Stärke habe und das nicht zulassen werde. Also ich werde mit ihm nicht schlafen. Kurze Zeit habe ich darüber überlegt, einfach weil 2 Jahre umsonst. Abitur und so, aber ich glaube... Nee, da müssen wir gar nicht drüber reden, dass du das natürlich nicht machen darfst, weil das ist eine Form von Prostitution. Ja. Und du willst dir ja selbst im Spiegel in die Augen gucken können. Ja, eben. Dafür nimmt man lieber ein Jahr Wiederholung in Kauf oder sehr, sehr, sehr viel lernen. Also da müssen wir gar nicht drüber diskutieren. Aber du hast es ja für dich auch schon entschieden. Ja, klar. Dass du es nicht machst. Wie alt ist der? Also, ich weiß es nicht. Ich kann nur grob schätzen. Ich denke Mitte 40. Hast du ihn schon mal gemerkt im Unterricht, dass der auf dich steht? Nein, gar nicht. Also er kam auch, also ich habe den jetzt auch nur das Jahr jetzt habe ich ihn erst bekommen. Hm. Und sonst wirkt er auch immer sehr, sehr seriös und hat auch nicht viel an sich rangelassen. Also vom Ruf her hat er eigentlich einen ganz, ganz neutralen Ruf. Genau. Hast du das irgendjemandem, an der besten Freundin vielleicht erzählt? Also ich habe auch, jetzt aus meiner Klasse, aus der Schule, würde ich niemandem erzählen. Ich habe auch ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Eltern, dass ich denen das erzählen könnte. Aber erstens möchte ich nicht andere damit belasten. Zweitens steht mein Entschluss fest, dass ich nie mit ihm schlafen werde. Aber? Ich habe auch Freunde, die sind nicht auf meiner Schule, denen ich das erzählen könnte. Aber ich habe nicht das Bedürfnis und ich würde... aber ich will auch nicht, dass, also er hat mich ja nicht angefasst, er hat ja auch nein, aber weißt du, jetzt ganz impulsiv würde ich mir fast wünschen, du gehst zu dem Direktor und sagst dem so und so, dass es passiert. Damit der Kerl aber auch nicht ansatzweise wieder in Versuchung kommt, so etwas zu tun, vielleicht hat er es schon öfter gemacht. Natürlich besteht dann die Gefahr, dass er sagt, ne, die spinnt ja, das habe ich nie gesagt. Aber wie planst du denn jetzt, dich weiter zu verhalten? Redest du nochmal mit ihm? Also ich habe überlegt, mit ihm nochmal alleine zu reden. Ja? Also jetzt in dem Sinne, also ich habe auch überlegt, ihn damit zu erpressen. Also das klingt vielleicht auch ziemlich blöd, wenn ich sage, ich will ihn erpressen damit, weil er mir das gesagt hat und ich würde zu dem Direktor gehen. Aber ich wüsste, dass das zu naiv wäre und dass er dann sagen würde, das nimmt ja eh keiner ab. Aber ich habe auch nicht das Bedürfnis, ihn zu verraten und zum Direktor zu gehen. Ganz einfach, weil ich dann wahrscheinlich auch ein Bild verliere. Und die Lehrer wissen das alle, dass sie dann vielleicht aus Mitleid mir dann bessere Noten geben oder dann irgendwie mich als... Also, anders einschätzen als irgendwie als wir müssen auf jeden Fall oder so. Ja, ja, ich verstehe. Aber wir müssen alles ausschließen, dass du irgendetwas Unrechtes tust. Auch nein, diese, das mache ich nicht. Ne? Ich sag's auch nochmal, diese Erpressnummer, auf keinen Fall, auf keinen Fall, auf keinen Fall. Ne? Müssen wir auch darüber nicht weiterreden. Ja. Wenn du jetzt, du gehst jetzt auf diesen Vorschlag nicht ein, jetzt frage ich mich gerade, wie der dann reagiert. Wird er dir das Leben noch schwerer machen in Englisch? Also das Angebot hat er mir vor 2 Wochen gemacht. Mhm. Und ich meine, 2 Wochen ist eine lange Zeit. Ich bin also bis jetzt, also finde ich zumindest jetzt als in der Schulwoche gesehen. Und er hat sich überhaupt nichts anmerken lassen. Nicht einfach, also ich melde mich auch bei ihm im Unterricht jetzt gar nicht mehr, weil es einfach für mich nicht ekelhaft ist, aber so. Na gut, weiß nicht. Und, aber er lässt sich überhaupt nichts anmerken. Er schaut mich an wie immer, als wäre nie was gewesen. Mhm. Es liegt natürlich in seinem Ermessen, dir das Leben noch schwerer zu machen, als du es ohnehin schon hast aufgrund deiner schlechten Noten. Es ist ja immer so ein Ermessensspielraum bei Lehrern dabei. Bist du wirklich ungenügend in Englisch? Hm? Bist du wirklich ungenügend in Englisch? Ja. Leider ist es so. Bist du ein bisschen faul, ne? Lernst du nicht. Ja. Lisa, ich finde... Also ich sag nochmal, ich finde, so jemand gehört öffentlich gemacht, wenn jemand so etwas macht in der Schule. Das ist natürlich seine Entscheidung, wie du damit umgehst, ob du dich an den Direktor wendest und ihm das sagst. In der Hoffnung auch, dass du vielleicht in einen anderen Kurs kommst oder zu einem anderen Englischlehrer. Ja, ich glaube, das wäre das Schlauste. Das wäre das absolut Allerschlauste, ja. Damit du nur wegkommst von dem Typ und... Aber die Entscheidung, ob du es machst, weißt du, selbst wenn er dann sagt, und es war nicht so, er streitet es ab, Probleme hat er am Hals, definitiv danach. Hm. Ich bin so empört darüber, dass er das gesagt hat. Das ist das Schäbigste, was man als Lehrer machen kann. Das ist ja eine so niedrige Erpressung einer Schülerin gegenüber, dass man ja fassungslos ist. Ja, sowas sieht man in Filmen. Ja, genau, ja, genau, ja. Also, wir sind uns auf jeden Fall einig, dass du nichts Unrechtes tust. Ja, natürlich. Ne? So. Also ich habe natürlich mit den Gedanken gespielt, aber... Ja, okay. Mit den Gedanken spielen darf man ja vielleicht noch, aber es ist ja entscheidend, was man hinterher tut. Ja. So, und was ich habe dir gerade so meine spontane Überlegung gesagt, jetzt musst du sehen, wie du für dich entscheidest. Okay. Mann, oh Mann, und setz dich auf den Hosenboden, lerne. Englisch ist eine Lernsache. Echt? Na, ach, ja, ja, natürlich. Du musst einfach Vokabeln pauken und dir die größten Grammatiksachen reinziehen und dann läuft das Ding schon einigermaßen. Es muss ja nicht perfekt sein. Ist das ein Gymnasium, auf dem du bist? Nee, ist eine Fachhochschule. Ah, ja, okay. Lisa, alles ist gesagt. Du musst dich entsprechend verhalten. Okay. Okay, alles Gute wünsche ich dir. Dankeschön. Tschüss. Ja. Tschüss. So, meine Lieben, morgen haben wir ein Thema. Morgen heißt unser Thema Mein größter Wunsch. Das passt ja so ein bisschen zur Weihnachtszeit. Oder was heißt ein bisschen? Das passt zur Weihnachtszeit. Ich möchte gerne mit euch über eure größten Wünsche sprechen. Was wünscht ihr euch am allermeisten auf der Welt? Vielleicht beispielsweise aus den Schulden herauszukommen. Oder wieder gesund zu werden. Oder eine verlorene Liebe vielleicht wieder zu kriegen oder eine große Karriere zu machen. Das kann ja auch sein. Oder habt ihr vielleicht schon den Wunsch, dass euch jemand eine Schuld vergibt? Könnte ja auch sein. Das wünschen sich manche Leute ja auch. Also, mein größter Wunsch. Ich frage euch, was ihr euch am allermeisten auf der Welt wünscht. Und da bin ich sehr gespannt, wenn wir morgen den Wunschzettel aufmachen und ihr mir davon erzählt. Ihr könnt rund um die Uhr mailen, domian@wdr.de oder morgen ab 0 Uhr anrufen, 0800 220 5050 oder während der Sendung mailen. Übrigens fangen wir morgen im Fernsehen wahrscheinlich etwas später an, das sage ich euch jetzt schon. Ich weiß es nicht genau, wie lange. Jetzt bin ich verbunden mit Daniel. Daniel ist 25, hallo. Hallo Jürgen, ist Daniel. Hallo Daniel, um was geht's bei dir? Bei mir geht's darum, dass ja, ich habe eine Beziehung mit einer Ausländerin. Sie kommt aus Singapur, lebt auch dort. Mhm. Sie ist 7 Jahre älter als ich und sie ist verheiratet. 7 Jahre älter als du und verheiratet? Und verheiratet. Mhm. Sie ist seit 3 Jahren verheiratet, seit 9 Jahren oder so in der Beziehung und ich bin soweit mit ihr jetzt ein halbes Jahr zusammen. Aber sie wohnt in Singapur? Die wohnt in Singapur, ja. Ich war in Singapur gewesen für 3 Monate dieses Jahr und in den letzten 2 Wochen habe ich sie kennengelernt dort. Sie und ihren Mann, das genau zu sagen. Also ich kenne beide. Und dann hat das gleich gefunkt bei euch beiden? Ja, sie hat uns mal zum Abendessen eingeladen, mich und meinen Mitbewohner und ja, war ein bisschen Alkohol im Spiel und Ivan ist dann ja ein bisschen rumgetanzt, ein bisschen zum Küssen angekommen und... Aber der Mann war doch auch da. Nee, ihr wollte irgendwie einen Abend zu Hause bleiben. Also wir sind dann mit ihr alleine unterwegs gewesen. Ach so. Ja, und ja. In der Zeit, wo ich jetzt wieder in Deutschland bin, hat sie mich halt schon 2 Mal besucht, für so eine Woche jeweils umdreh. Und wir sind eigentlich bei der Meinung, dass wir uns gegenseitig lieben und ihre Ehe ist eigentlich am Ende soweit. Und Sagt sie. Ja. Und ihr Mann ist, wenn man so will, der ist so alt wie sie. Er ist Belgier und er ist ja so eine Art Kleinkind. Also er macht nichts im ganzen Haushalt. Also wenn man es so kurz sagen kann, hat sie durch mich eigentlich erfahren, was wahre Liebe ist. Also dass man, ja, dass ein Mann sich auch kümmert um die Frau und nicht nur die Füße auf den Tisch legt und ja Fernsehen guckt, wenn man soweit das so sagt. Na gut, ihr hattet ja auch noch gar keinen Alltag. Das ist ja noch eine... Insofern kann man das ja gar nicht so sagen. Das kann man natürlich auch so nicht sagen. Exotisch und aufregend und frisch verliebt und so weiter. Ja, ist sie wohlhabend? Bitte? Ist sie wohlhabend? Sagen wir so. Sie hat einen guten Job soweit und als ich dort war, hat sie mir auch öfter mal was aufgegeben, aber ich habe das alles vehement abgelehnt und auch dementsprechend auch dort und die Reisen hierher nach Deutschland, sie war in Deutschland, sagst du, hat sie die Reisen bezahlt oder du? Ja, die hat sie bezahlt soweit. Ja. Also sie wollte mich da sehen und dann hat sie natürlich auch 2 Mal auch gesagt, als nächstes ist es mein Turn. Und dass ich jetzt dran bin, dazu zu bekommen. Ja. Und ich plane jetzt soweit im Januar, Februar für ein halbes Jahr dort wieder hinzugehen, dort zu arbeiten halt für ein Praktikum. Ja. Was arbeitest du dort? Studiert und habe Elektrotechnik studiert. Ach so. Soweit. Ah ja. Ja, aber das ist doch ein guter Plan. Da kann ja, man ein doch... guter Plan, ja. Jetzt kommt das Problem soweit. Vor 2 Tagen hat sie mir dann jetzt gesagt, ich bin eigentlich mit ihr in einer festen Beziehung, sie liebt mich, ich liebe sie. Mhm. Und dann hat sie mir jetzt vor 2 Tagen gesagt, ja, sie hat mit einem anderen Mann geschlafen. Ach, guck, die junge Frau. Ja, guck, die junge Frau. Die guckt die junge Frau, die jetzt plötzlich so verliebt ist und die große Liebe bei dir sieht und dann schläft sie mit einem anderen Kerl in Singapur. Richtig, das war ein guter Freund von ihr gewesen und ja. Hat sie dir geschrieben oder erzählt am Telefon? Erzählt per Webcam, per Skype, also ach so, gesehen und geredet soweit mit ihr. Ist ja dann auch ein Schlag, ne? Wenn man so das frisch verliebt ist. Ich habe erstmal sofort aufgelegt mit Skype und dann habe ich überlegt, was mache ich. Dann habe ich sie erst sofort danach wieder angerufen, weil ich wollte die Sache soweit klären. Ich wollte von der Situation nicht weglaufen, sondern die Sache klären mit ihr. Ja. Ja, wie begründet sie das denn? Die Begründung war, dass sie halt Bedürfnisse hat, sagen wir so, in der Hinsicht, also sexuell. Ach so, ja, ein Bedürfnis hast du ja vielleicht auch und tust ja, es trotzdem. Ja, das hat sie auch gesagt und ich bin ihr so treu und also ja, das ist natürlich, wenn man frisch verliebt ist und vor allen Dingen unter solchen ungewöhnlichen Bedingungen, Singapur, sie ist noch verheiratet und sie hat dich schon 2 Mal besucht, ist das natürlich völlig, völlig beknackt, dass sie das gemacht hat. Kann man gar nicht verstehen. Natürlich. Wie? Dem stimme ich voll und ganz zu. Ja. Und Diesbezüglich habe ich ihr heute auch den Kopf gewaschen. Wir haben halt dann nur per E-Mail kommuniziert und da habe ich ihr was mir alles angetan hat damit eigentlich. Ja, und was ich gerade so denke, wenn man das in der frühen Phase einer Beziehung schon tut man das hinterher auch, wenn man mit jemandem zusammen ist. Ja, das ist... Denke ich mal so. Das ist jetzt das, was eventuell natürlich klar, das bedenke ich natürlich auch. Ja, ich bin jetzt mit ihr... Ich habe überlegt, erst nach der Sache habe ich überlegt, gehe ich überhaupt noch nach Singapur? Ich muss da nicht hin, ich würde da gerne hingehen. Ach so, das ist beruflich noch gar nicht richtig notwendig und eingetötet. Nee, das ist nicht notwendig. Das ist mein Traum, soweit eigentlich ins Ausland zu gehen wieder. Ja. Und ich habe so viel mir überlegt, also mir hat das Land dort gefallen, die Leute gefallen. Also ich habe jetzt für mich eigentlich die Entscheidung gefällt, ich werde dort hingehen, weil es mir dort gefällt und meine eigene Wohnung dort haben und so. Und ich habe mir überlegt, also dachte ich, liebe diese Frau und ich will halt auf gar keinen Fall zu einem Ja und Amen sagen und das alles unter den Tisch kehren. Das ist für mich eigentlich ein absolutes No-Go, was sie getan hat. Also, ich finde diese Entscheidung gut. Ich hätte es dir jetzt genau auch so gesagt. Geh dahin, nimm deine eigene Wohnung und guck dir die Sache mal an. Du bist genau das wollte ich, das ist mein Plan. Du bist ein halbes Jahr, sagst du, bist du dann da, ne? Genau, dann kannst du jemanden schon, dann lernst du sie schon viel besser kennen. Ja. Dann kannst du es genau beurteilen, ob es vielleicht nur ein Ausrutscher war, vielleicht in einer bestimmten Situation, man weiß es nicht genau. Ja. Oder ob da schon irgendwie doch einige andere Sachen auch nicht so ganz stimmig sind. Ja, das ist jetzt, was ich auch gesagt hatte dann, ich habe ihr das ja heute den Kopf gewaschen und dann hat sie auch erstmal das realisiert, was sie eigentlich getan hat an dem Wochenende und dass sie mir selbst sehr weh getan hat und sie ist jetzt so weit dazu, dass ja sie mich noch mal möchte und gerne Neustadt haben möchte, auch wenn ich dann dort bin halt. Na gut. Und ich habe dann gesagt, okay, es könnte vielleicht passieren. Ich sagte, sie muss dran arbeiten, sie muss mein Vertrauen zurückgewinnen. Also kurz und knapp lasse ich mich damit nicht abspeisen, nur dass sie es mir sagt und danach Friede, Feuer, Eierkuchen. Ja. Also. Und vor allen Dingen muss sie dann auch mal mit ihrer Ehe da irgendwie reinen Tisch machen, ne? Das sowieso, ja. Das sowieso. Aber letztendlich, Daniel, finde ich gut überlegt. Ja. Kannst du nichts falsch machen. Ich merke, gut, man ist verletzt, aber du bist ja nach wie vor schon auch noch verliebt in die Frau. Ja, also ich liebe sie. Also das ist der einzige Grund, warum ich jetzt bis jetzt noch nicht mit dem Schuss gemacht habe. Und wie kommuniziert er? Auf welcher Sprache? Englisch soweit. Könnt ihr beide so gut Englisch, dass ihr euch intensiv austauschen könnt? Ja, doch. Das klappt natürlich. Ich war schon mehrmals im Ausland gewesen und das klappt soweit eigentlich. Also also nur Mut an die Vorrednerinnen, an die das junge Mädel gewesen. Englisch kann jeder lernen. Ja, genau, ja, natürlich, ja. Daniel, ab nach Singapur und guck, ob dir das Glück da gewogen ist. Das ist meine Frage, was ich jetzt genau tun sollte. Also, ich glaube, ich sollte hingehen, ich möchte es auf jeden Fall, wenn ich das nicht versuche, dann werde ich mich irgendwann Arsch beißen, dass ich nicht versucht habe. Ja, vielleicht. Vor allen Dingen, wenn du das auch noch beruflich ganz gut nutzen kannst, die Zeit. Das definitiv, also. Ja, dann mach es doch. Und ist eine gute, weitere. Eigentlich nichts im Weg. Nein, weitere gute Erfahrung, Auslandserfahrung, und du findest das Land und die Stadt interessant und dann mach es. Ja, definitiv, die Leute, das ist einfach nur einzigartig, ist das, und Ich wollte die Sache halt, denke ich mal, halt beobachten, was draus wird und wenn sie es wirklich ernst meint und es mir zeigt und ich es auch fühle dann soweit. Und wenn du nächstes Jahr, wenn das halbe Jahr rum ist und du wieder zurück bist, rufst du uns an und erzählst die Geschichte weiter. Ja, kann okay, ich machen. Okay, so machen wir es. Also viel Glück und alles Gute wünsche ich. Ja, könnte ich ein Auto bekommen? Sehr gerne. Du legst auf, wir melden uns nochmal wegen der Anschrift. Ja, okay, vielen Daniel, Dank. Daniel, tschüss. Ciao. Und schon geht's weiter mit Doris und die ist 48. Guten Morgen. Ja, schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen, Doris. Ja. Und was geht's bei dir? Also ich wollte ganz gerne was über Prostitution und Zuhälterei mit dir besprechen. Ja. Bist du eine Prostituierte? Ja, das bin ich. Wie lange schon? Seit circa 4 Jahren. Ah ja. Ja, es war, ich bin 48, wie gesagt, aber das macht eigentlich gar nichts. Ja. Ich habe ein bisschen später angefangen. Ich wollte gerade sagen, es ist eher ungewöhnlich, ne? Oder? Dass man so spät... Ach, ungewöhnlich eigentlich nicht. Am Alter liegt das nicht. Wie kam es denn, dass du damit angefangen hast vor 4 Jahren? Ja, das kam so, weil ich habe damals mich um einen Job bemüht und hatte es nicht bekommen. Weil ich muss dazu auch sagen, ich bin chronisch krank. Also ich habe Rheuma. Ich habe da lange rumgekämpft, aber mir geht es soweit ganz gut. Ja. Und aus diesem Grunde hatte ich eigentlich eine normale Arbeit gar nicht bekommen. Ja. Ja, weil es ist, wie gesagt, chronisch krank und nicht jeder Arbeitgeber möchte ganz gerne eine chronisch Kranke haben. Ne? Was hast du denn früher beruflich angeben? Ja, was hast du denn früher beruflich gemacht? Früher, ganz zuerst habe ich gelernt als in der Krankenpflege, aber das war auch vor über 20 Jahren. Mhm. habe das aber nicht beenden können. Ja. Naja, dann später habe ich mich selbstständig gemacht. Da war ich auch verheiratet, aber getrennt lebend im Gastronomiebereich. Mhm, Gut, hat auch gescheitert, weil ich eigentlich im Endeffekt alleine da stand. Ja. Ja. Nun, jetzt war die Tatsache, dass du keinen Job bekamst aufgrund deiner Erkrankung. Ja. Daraus ist dann die Idee entstanden, ich gehe in die Prostitution. Weil ich habe auch Schulden und Lebst du denn alleine? Ja, ich lebe alleine mit Tochter. Mit Tochter. Wie alt ist die Tochter? Sie ist 20. Ich habe zwar auch noch einen Sohn, aber der wohnt schon alleine. Ja, und die Tochter wohnt noch bei dir? Ja. Mhm. Wie geht das, wenn man sich mit 44 überlegt, ich werde Prostituierte? Wie geht man das an? Ja, das ist bei mir eigentlich ganz kurios. Ich hatte damals mal im Internet geguckt nach meinem gescheiterten, meiner Ehe und alles, habe ich mal im Internet geschaut und wollte eigentlich nur mal, wollte mir einen Partner suchen oder finden vielmehr. Hatte da auch jemanden und gedacht, man trifft sich mal, aber irgendwie kam das immer mit Chatten hin und her und dann kam das irgendwie ganz kurios, ging das weiter und bis ins Detail. Und dann kam das auf einmal, so eine Art Telefonsex. Entstand denn daraus? Ja. Zuerst war ich ein bisschen dagegen innerlich, aber dann habe ich gedacht, warum nicht? Wenn er das so gerne möchte, machen wir weiter. Aber dann wiederum habe ich ehrlich, warum sollte ich eigentlich kein Geld nehmen dafür, ne? Ach so. Und irgendwie habe ich dann noch weiter überlegt, ich meine, du findest doch eigentlich gar keinen Job. Warum meldest dich nicht irgendwo? Werden ja so viele Kolleginnen gesucht oder sonst was. Hab überlegt und auch mit meiner Bekannten darüber mal gesprochen, sie meinte auch. Aber du hast ja nicht zunächst als Telefonsexerin angefangen, sondern direkt als Prostituierte. Ja. Nein, das habe ich dann gleich entweder ganz oder gar nicht. Ah ja. So, das hast du gerade am Anfang unseres Gesprächs gesagt, du möchtest über Prostitution und Zuhälterei sprechen. Ja. Bist du dann an einen Zuhälter geraten gleich am Anfang oder wie ging das? Ja, zuerst war ich ja selber in einer Wohnung, da habe ich mich auch gemeldet. Das ging auch irgendwie, passte mir das in der Wohnung, war es auch alles ganz toll und schön, bist aber dann irgendwo Futterneid mit mehreren Damen entstand. Moment, du hast es in deiner Wohnung gemacht? Nein, in einer anderen Wohnung. Ach so, in einer anderen Wohnung. War. Ja, in einer anderen Wohnung. Ach so, nicht in meiner eigenen Wohnung. Nein, und waren da in dieser Wohnung oder in diesem Haus auch noch andere Prostituierte? Ja, waren dann in der Wohnung viele, also 5 Stück in einer kleinen Zweizimmerwohnung. Das war sehr eng und es war einfach unmöglich. Mhm. Und daraufhin habe ich mich, kam man irgendwie über. Ich weiß nicht wie, frag mich nicht wie, ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls kam ich dann einen jungen Mann. Das war dann der Zuhälter. Der hat sich dann erstmal, die schleimen einen ja auch alle so schön ein und dann, Jahren, ne? Dann hast du für diesen Mann gearbeitet. Ja. Unter welchen Bedingungen? Keine guten, eher schlechten Bedingungen. Wie waren die Bedingungen? Man wurde, ich konnte meine Schulden nicht bezahlen, mehr hat man alles genommen. Also, wenn du von einem Kunden, was ich jetzt nehme, mal 150 Euro bekommen hast, wie viel hat er denn behalten? Oh, er hat viel behalten. Er hat über die Hälfte behalten. Mhm. Hat er dich auch geschlagen und brutal behandelt? Also, geschlagen weniger, aber er hat mich gedemütigt. Und er hat mich benutzt. Und vor anderen Leuten sollte ich machen. Ich sollte vieles machen, was ich nicht wollte. Mhm. Vor seiner Nase musste ich mit vielen Männern schlafen. Ob ich wollte oder nicht, dann hätte ich schon gekriegt. Aber ansonsten, wäre ich schon geschlagen worden. Wollte er das zur privaten Belustigung oder hat er damit Geld verdient? Er hat damit Geld verdient. Er hat damit immer Geld verdient. Darum ging es. Ja, ich nicht. Mhm. Und wenn ich was sagen wollte, dann hat er gesagt, er schickt ein paar Leute vorbei und dann knallt wirklich, ich soll ihm das Geld geben. Ich musste es ihm geben. Ich hatte auch Angst um meine Tochter. Ja, wo hast du denn dann für den gearbeitet? Ja, ich musste außer Haustermine auch machen. Ach so, du bist also rumgegangen dann zu Kunden. Und er hat dich genauso beobachtet und dich völlig im Griff gehabt. Im Griff hat er mich eigentlich. Er hat mich zwar beobachten lassen, aber wenn ich Hilfe brauchte, und das brauchte ich oft, es ist gar nicht so einfach, außer Haustermine zu machen. Ach so, wenn Freier dir zu nahe gekommen sind. Da konnte er nicht dabei sein. Ach so, da konnte er dir dann wiederum gar nicht helfen. Nein, da nicht, weil ich wäre dann wäre er ja mit in die Wohnung. Das musste ich alles alleine machen. Hast du ihm das denn hinterher erzählt? Natürlich. Sagt er, willst du ein paar aufs Maul oder weitermachen? Achso, dann hat er sich gar nicht um die Männer gekümmert. Nö. Nö. Wie lange warst du in den Klauen, sage ich mal, von diesem Mann? 2 Jahre. 2 Jahre. Wie hast du es denn, wie hast du es denn dann geschafft, da rauszukommen? Ich habe, ja, er hatte da gute Freunde. Ja, nicht gute Freunde, aber er hatte Freunde. Und die, das wusste ich aber nicht genau, dass das seine Freunde war. Ich hatte die gefragt. Da wusste ich, dass die in ein Larvmobil, dass die Larvmobil zu vermieten hatten. Ein Larvmobil? Ja. Was ist das? Larvmobil ist ja so, ne, kann man mobile Straßenstrich nennen. Achso, ist so ein rollender Wohnwagen. Richtig, wo, genau. Achso. Ja, und da habe ich die gefragt. Die hatten gesagt, ja, wir hatten auch noch frei und du könntest auch anfangen. Ach. Das waren aber seine richtigen Freunde und das wusste ich aber einfach nicht direkt. Ja. Ich habe, die kannten sich, aber Freunde wusste ich nicht. So, aber da kamst du ja. Bitte? Ja, aber dann warst du ja wieder in seinen Klauen, wenn das Freunde von ihm. Ja, hatte ich. Der wusste aber nicht, dass ich gerade zu denen gegangen bin. Hm. Und das passte ihm nicht. Durch seine Ehre, weil er ja nun mal Ausländer war, sollte ich da weg. Ich hatte mein gutes Geld da verdient. Hm. Ich konnte zwar nicht jeden Tag arbeiten, da aber Wochenende. Und, und wie gesagt, dieses gute Geld, das konnte er mir nicht nehmen. Damit musste ich ja die Hälfte da schon abgeben. Okay, also wie bist du von ihm losgekommen? Einfach, indem er mich weitergeleitet hat. Und somit wusste ich das aber nicht. Er hat mich wieder weitergeleitet an jemand anderes, hat Geld noch dafür genommen. Aber irgendwann warst du doch aus seinen Klauen raus. Ja, da war ich wieder bei jemand anderes gelandet. Ja, aber wie ist es denn im Moment? Ja, jetzt bin ich auf mich alleine gestellt, aber hatte vorher noch bis vor kurzem jemanden. Ach so, also immer noch irgendwie, ja, immer er hatte seine irgendwie Verbindung dahin und du musstest dann das Geld fließen lassen über die anderen an ihn. Ja, so ist das. So, aber heute bist du von ihm frei. Von dem bin ich frei, dafür hatte ich wieder einen anderen. Und heute auch? Ja. Ach so. Ist aber, ach so. Für mich ist eigentlich die Sache erledigt, weil er mich auch fallen gelassen hat. Ey, die haben mich so an ein Abstellgleis gesteckt. Von den einen weg, von Regen in die Traufe. Hm. Und nun habe ich einen Wagen, ein Wohnmobil, ist alles auf meinen Namen, es ist alles auch neu, steuerlich, alles da. Aber so, jetzt bin ich fast am Tiefpunkt angelangt, weil das Geld, was ich hatte eingenommen, größtenteils wie. Für den Bus sollte ich bezahlen, dann noch extra. Für das sage ich, für was denn? Ihr tut doch nichts. Verstehe. Ja, was denn? Aber um es mal ganz klar... Wir können das auch abfackeln lassen. So ja, ging es dann am Ende. Ja. Und so ist die Situation jetzt, heute, aktuell auch noch. Ja, jetzt stehe ich natürlich da. Du hast dein Wohnmobil? Ja. Das hast du gekauft, das Wohnmobil? Ja, das habe ich mehr als genug abbezahlt, ja, bei den Typen. Hast du auch noch Privatschulden im Moment? Ja, habe ich, aber ich habe Privatinsolvenz machen müssen. Warum gehst du nicht ganz raus aus diesem ganzen Dreck? Nein, ich will weiter. Ja, ja, aber es bringt dir doch gar nichts. Ja, weil ich ja immer Typen hatte. Ich will das alleine machen. Nur eben die Möglichkeit fehlt mir jetzt. Ja, aber ich wollte gerade sagen, wenn du seit 4 Jahren das versuchst, da rauszukommen... Mochte den Job und... Hast du den Kontakt mit anderen Prostituierten? Es gibt ja nun viele Modelle, wo Prostituierte, wo Frauen auf eigene Faust normal und gut arbeiten, um dich mit denen auszutauschen, wie die das machen? Ich habe noch wenig Kontakt, weil ich ja nun in Larvmobil bin und die sind ja auch in einer Wohnung mehr. Die, sind oder die würden das nicht machen, weil sie auch Angst haben. Ja. So, wie soll es jetzt weitergehen? Ich wollte eigentlich, mein Ziel war immer, alleine mir ein Wohnmobil zu besorgen. Mhm. Und daran baue ich ja jetzt, weil mein altes ist jetzt hin und das kann man nicht mehr reparieren. Es ist so, ich weiß nicht wie, aber irgendwie. Ja gut, das Ziel ist ja schön und gut, aber du erreichst das Ziel ja nicht, weil immer wieder irgendwelche Männer da sind, die von dir Geld haben wollen oder dich erpressen. Daher, das ist ja das, die will ich nicht mehr. Ich will das alleine schaffen. Alleine ja, siehst du nicht, denn eine real, siehst du denn eine reale Chance, das alleine zu schaffen? Also, ich sag mal, bis jetzt nicht, bis heute nicht. Dann verstehe ich es nicht, dass du damit nicht aufhörst. Habe ich alles umsonst. Ja, aber Doris... ist es ja eigentlich schon umsonst. Ja, es ist eigentlich umsonst. Und ich glaube, wenn man nicht sehr stabil im Leben steht und nicht sehr klar ist und macht einen dieser Job kaputt. Es ist nicht der Job, das ist nur das Drumherum. Okay, dann nennen wir es das Drumherum. Aber man muss ja irgendwann auch klar einsehen, irgendwie geht es dann nicht und ich tue mir selbst Besseres, wenn ich mich dem entziehe. Aber was soll ich ganz machen? Ich habe gesagt, man wird nicht jünger und... Ja, was sagen denn deine Kinder dazu? Ja, Sie mögen das nicht. Sie wissen das, was ich tue, aber sie tolerieren es sowieso nicht, ist klar. Ja. Ist mir verständlich. Aber du bist ja ziemlich von der Stimmung jetzt auch sehr, sehr traurig und sehr fertig. Ja, weil ich versuche eine Möglichkeit zu finden, aber irgendwo gibt es da keinen. Du siehst keinen aus, keinen richtigen aus. Im Moment nicht. Pass auf. Wir werden dich jetzt gleich mal anrufen. Es gibt so, ich weiß nicht genau, wie die heißen, aber wir haben das im Hintergrund alles aufgeschrieben. Es gibt ja auch so Selbsthilfeorganisationen von Huren. Mhm. Damit würden wir dich gerne vertraut machen mit den Kontaktdaten. Das wäre sehr wichtig, dass du mal mit Frauen redest, die all das kennen und all das vielleicht schon hinter sich haben. Mhm. Und du mit, ich sag da mal, mit Profis mal sprichst und dir vielleicht etwas ganz klar sagen, was für dich das Beste wäre. Mhm. Deshalb bitte ich dich aufzulegen, Doris, und Wir melden uns gleich nochmal. Ja. Ich sage von meiner Seite aus, so von meinem Gefühl, auch so wie wir beide uns jetzt unterhalten haben, also perspektivisch glaube ich, dass es dir und deiner Psyche besser ginge, wenn du da raus wärst. Ich sag's nur nochmal so, wir müssen es nicht weiter nochmal besprechen. Es ist so ein Eindruck von mir. Mhm. Auf jeden Fall, wie auch immer, wünsche ich dir alles Gute. Und du wirst gleich von Sabine, meiner Mitarbeiterin und Psychologin im Hintergrund zurückgerufen. Okay, danke. Alles Gute wünsche ich dir. Ja, danke. Tschüss. Tschüss. Dankeschön. So, ihr Lieben, nochmal der Hinweis auf morgen. Morgen heißt unser Thema Mein größter Wunsch. Und ich möchte gerne mit euch über, nicht unbedingt über profane Weihnachtswünsche, materielle Dinge, sondern über größere Sachen reden. Ich möchte gerne mit euch über eure größten Wünsche sprechen. Was ist der allergrößte Wunsch, den ihr so im Leben, in der Welt und überhaupt zurzeit habt? Ist es vielleicht aus den Schulden rauszukommen? Ist es gesund zu werden? Ist es vielleicht eine verlorene Liebe wieder zu bekommen? Eine Karriere zu machen? Oder ist es vielleicht sogar, dass ihr die Sehnsucht habt, dass euch jemand etwas vergibt? Das ist ja manchmal der größte Wunsch, den man überhaupt hat. Also wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt morgen, dann meldet euch ab 0 Uhr unter 0800 220 5050 oder mailt domian@wdr.de. Ihr könnt auch morgen während der Sendung anrufen. Die Sendung beginnt morgen im Fernsehen einige Minuten später als normal, aus normaler Weise. Herzlich willkommen, Elif. Elfi wollte ich schon sagen. Elif. Stimmt Hallo? Das? Ja, Elif, ist das richtig? Ja, hörst du mich? Bitte? Hörst du mich? Ja, wenn du Elif bist, dann höre ich dich. Ja, ich heiße Elif, genau. Hm? Hallo Elif. 26 Hallo. Jahre alt, hallo. Genau, ich bin 26, ja. Um was geht's denn bei dir? Ja, also das ist so, ich bin 26, wie gesagt. Ich habe jetzt am Samstag habe ich zum zweiten Mal geheiratet. Wen hast du geheiratet? Ich habe am Samstag zum zweiten Mal geheiratet. Also zum zweiten Mal, ja? Genau, und zwar habe ich mit 19 zum ersten Mal geheiratet und die ist in die Brüche gegangen. Mhm. Ich bin eine Türkin, er war halt auch ein Türke. Ja. Und er war Student hier in Deutschland und wir haben uns dann halt kennengelernt. Und in der Verlobungszeit habe ich gemerkt, dass das halt nicht so gut läuft, dass er ein sehr aggressiver Mensch ist. Mhm. Da wollte ich die Verlobung schon auflösen, aber dann haben meine Eltern gesagt, nee, das wird schon. Ich muss dazu sagen, ich komme aus einer sehr strengen Familie. Mhm. Da löst man nicht so schnell was auf. Und dann haben wir dann halt geheiratet, aber wie gesagt, also es lief nicht gut. Also dann habe ich halt gemerkt, dass er wegen Deutschland geheiratet hat, weil er war ja Student. Mhm. Ja, und so ist dann die Ehe in Brüche gegangen, aber das wollten meine Eltern nicht, dass ich mich scheiden lasse. Dann bin ich halt ins Frauenhaus und so gegangen. Ach so, so schlimm war es. Ja, also ja. Wir waren 3 Jahre verheiratet. Ich war 22 und in der Zeit, wo ich auch weggegangen bin, war ich auch schwanger von ihm. Ja. Hast du das Kind bekommen? Nein, ich habe das Kind abgetrieben im Frauenhaus. Du hast dann auch viel Gewalt erlebt bei diesem Mann? Ja, also der war sehr, sehr, sehr aggressiv. Also hat mich auch mal geschlagen. Mhm. Dann bist du ins Frauenhaus geflüchtet vor ihm? Ja, weil meine Eltern nicht wollten, dass ich halt zu ihm zurückgehe. Also ich komme aus einer sehr großen Familie. Wir sind 7 Geschwister, ich habe 4 Brüder. Ja. Und ich bin sowieso halt, also meine ältere Schwester ist auch halt sehr religiös und ich bin halt mehr so die westliche, sage ich mal, wie man das halt auch nennt, Auf gut Deutsch. Und ja, also das war ein Problem, dass ich halt am Samstag zum zweiten, also ich habe mich dann halt getrennt, war 4 Jahre lang alleine, bin dann halt auch vom Pornhof später alleine in eine Wohnung gezogen. Und hast dann aber sehr, sehr schnell, was heißt sehr schnell, du hast dann wieder einen Mann kennengelernt, den du jetzt geheiratet hast. Ja, aber jetzt nicht in diesen 4 Jahren. Also ich war so gut, wie gut, also ich war 4 Jahre lang halt alleine, habe auch natürlich in der Zeit mal jemanden kennengelernt, aber ist dann halt nichts draus geworden. Ich habe auch in diesen 4 Jahren habe ich eine Ausbildung gemacht, weil ich hätte davor keine Ausbildung gemacht. Ja, also was hast du denn gemacht? Ich habe Textilverkäuferin gelernt. So, jetzt erzähl mir von deinem zweiten Mann. Du hast am Samstag zum zweiten Mal geheiratet. Bist du ihn jetzt? Ich muss dazu sagen, was sehr, sehr wichtig ist, was ich jetzt vergessen habe. Wir haben gefeiert, aber wir haben nicht standesamtlich geheiratet. Also wir sind rechtlich nicht verheiratet. Warum nicht? Weil, wo ich zum ersten Mal geheiratet habe, hatte ich die türkische Staatsangehörigkeit. Danach habe ich die deutsche bekommen. Ja. Und mein jetziger Mann, das ist auch seine zweite Ehe. Mhm. Und er muss sich in der Türkei, das ist hier in Deutschland so, wenn zwei Türken heiraten mit einem türkischen Pass, also mit der türkischen Staatsangehörigkeit, dann müssen sie sich, wenn sie sich geschieden lassen, nochmal in der Türkei das anerkennen lassen. Ach so. Also die müssen nochmal dort zum Anwalt gehen und nochmal halt diese Sachen beantragen und sich dort nochmal scheiden lassen. Okay, das muss... habe ich mit meinem Ex-Mann nicht gemacht, weil das war auch eine Kostensache. Ach so, das heißt, du bist de facto noch mit dem ersten Mann verheiratet. Aber, jetzt lassen wir mal die ganzen bürokratischen Kram raus. Jetzt bist du zum zweiten Mal verheiratet. Wie ist es denn jetzt? Bist du denn jetzt glücklich? Nein, ich bin total unglücklich. Du bist total unglücklich? Nein, ich bin total unglücklich. Warum? Ja, also wo ich meine, also bei meinem zweiten Mann war das so, also, wir wurden uns kennengelernt sozusagen, also von meiner Freundin, die Mutter meinte, ich kenne da jemanden, der ist total in Ordnung, der hat auch geheiratet, ist auch geschieden. Und lerne ihn doch mal kennen. Und ja, wir haben uns dann kennengelernt. Ich muss dazu sagen, er ist im Gegensatz zu meinem ersten Mann, ist er hier in Deutschland aufgewachsen, geboren und aufgewachsen, genau wie ich. Wie lange habt ihr euch denn kennengelernt, bevor ihr geheiratet habt? Also insgesamt 8 Monate, so knapp 8 Monate. Warum dann so schnell geheiratet? Ja, das ist halt doch immer so, ja, was sagen die Leute und wie ist das und so. Und ja, ist doch Quatsch. Ich habe alleine gelebt, er hat alleine gelebt. Okay, diese 8 Monate, waren die denn... Gut, hast du ihn da nett gefunden? Ja, also in diesen 8 Monaten habe ich ihn eigentlich total nett gefunden. Also er war jetzt nicht so der aggressive Mensch wie mein Ex-Mann, sage ich mal. Er war total halt auch mehr so westlich wie ich. Ja, so, hast du Samstag erst wieder geheiratet? Ja, am Samstag wieder geheiratet. So, genau. Was ist heute? Die Nacht auf Mittwoch? Für Dienstag. Ja, für Mittwoch, genau. Genau. Ja, es ist so. Also ich wusste, er hat mir. In der Kennenlernphase, also wo wir uns halt diesen ersten 2, 3, 4 Wochen später, hat er dann gesagt, wir haben halt natürlich über auch das Finanzielle geredet, wo wir uns kennengelernt haben, natürlich halt so, ne? Und er hat auch gesagt, dass er halt mit seiner Ex-Frau Schulden hat. Also, dass er einen Kredit aufgenommen hat. Die haben das nicht zurückbezahlt. Er hat gesagt, er ist insolvent, er ist in der Schufa. Also er hat Schulden. Ich muss jetzt mal ein bisschen verstehen, was jetzt los ist. Warum bist du unglücklich? Du bist unglücklich, weil der Schulden hast. Du bist unglücklich, weil der auch unfreundlich zu dir ist. Nein, ich bin einfach, ich bin total unglücklich, weil er mich die ganze Zeit angelogen hat. Was hat er genau gelogen? Er ist spielsüchtig. Und das hast du gerade jetzt in den letzten Tagen mitbekommen? Er hat zu mir gesagt, also die Leute haben gesagt, er spielt, also die so der Umkreis. Und er hat zu mir gesagt, er hat aufgehört, er spielt nicht mehr. Moment, langsam. Und das hast du jetzt gerade in den letzten 2 Tagen rausgekriegt, dass er doch spielsüchtig ist? Ja, das ist so rausgekommen. Also wir haben ja diese Hochzeitsfeier gehabt und bei uns in der Türkei, bei den Türken ist das ja Tradition, dass man sehr viel Geld geschenkt bekommt und dann halt auch die ganze Umkreis, unsere Freunde wussten halt, dass wir, sagen wir mal halt, dass das Geschenk ist für uns sehr gut Geld im ersten Punkt halt. Okay, und das Geld hat er jetzt leicht verspielt schon? Nee, das ist halt so, also da war diese Hochzeitsfeier und er hatte gesagt, er hatte schon einen bestimmten Betrag bezahlt bei dem Organisator, also das heißt,